10 Uhr, 11 Uhr, dann war man ungefähr um 1 Uhr, 2 Uhr morgens, war man über London oder über irgendeiner anderen englischen Stadt. Da ist man natürlich müde. Und dann, wenn man das merkte, das durfte ja keinesfalls der Fall sein, hat man ein, zwei Tabletten Permethin geschluckt.